Wir sind jetzt verbunden mit Parteichef Lothar Bisky. Schönen guten Morgen in der Ortszeit. Schönen guten Morgen. Herr Bisky, befürchten Sie ein heftiges Flügelschlagen heute und morgen? Nein, ich befürchte es nicht, weil sich zeigt, dass nach langen Debatten dann die Vernunft sich durchsetzt und man einfach zur Entscheidung kommt. Aber es ist natürlich gut, dass eine Partei diskutiert. Also ich kann da nichts Schlimmes dran finden. Und wir werden, glaube ich, heute erleben, dass sie dann im entscheidenden Moment aber auch sehr handlungsfähig ist und sich entscheidet für einzelne inhaltliche Punkte. Sind das ja jedes Mal. Manchmal geht es um 2-3 Cent oder so. Auch um kleinere Sachen, manchmal geht es um ganz große Sachen. Man muss sich da entscheiden. Und ich fürchte, dass wir eventuell nur dann Probleme kriegen, wenn die Nerven durchdrehen. Aber ansonsten geht es um Entscheidungen, die man ganz rational treffen kann. Das kann man ja im Prinzip immer, Entscheidungen rational treffen. Aber wie gesagt, die Emotionen spielen ja auch noch eine Rolle. 1000 Änderungsanträge, das ist ja nicht gerade wenig. Und da geht es ja auch doch mal ans Eingemachte. Was macht Sie da so sicher, dass die Partei sich an der Grundlinie versammeln wird, wie das der Geschäftsführer Dietmar Bartsch gesagt hat? Ich bin da sehr sicher, weil die Partei natürlich weiß und die Delegierten besonders, dass man jetzt nicht mit einer Selbstzerfleischung kommt, sondern mit einer klaren Entscheidung, was wir in den nächsten 4 Jahren erreichen wollen. Es geht ja nicht nur um das nächste Jahr. Wir gehören ja zu den Parteien, die sagen, auch nach der Wahl halten wir uns an unser Wahlprogramm. Man kann dazulernen, man kann präzisieren, aber man kann es nicht einfach vergessen, wie es andere tun. Und weil das so ist, wird das bei uns natürlich auch leidenschaftlich debattiert. Und ich bin sicher, dass alle daran interessiert sind, dass wir eine starke soziale Kraft in Deutschland bleiben und stärker werden. Und da siegt dann die Vernunft. Können Sie auch deswegen an dem Wahlprogramm nach der Wahl festhalten, weil Sie dann sehr wahrscheinlich nicht in der Regierungsverantwortung sind und das viele Geld, das ja auch mit drinsteckt in Ihren Forderungen, gar nicht mobilisieren müssen? Naja, ich bin nun ganz zurückhaltend. Wenn wir die Vermögenssteuer von Großbritannien hätten, dann hätten wir fast 90 Milliarden und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht die einzelnen Zahlen nennen. Also wenn die Regierung da jetzt in einer Art feudalem Kapitalismus den einzelnen Großkonzernen 100.000 in Bürgschaften und so, nee, 1.000 Milliarden in Bürgschaften zur Verfügung stellt, dann sagt kein Mensch was. Also, ich glaube schon, wenn es darum geht, Arbeit zu schaffen, dann sollte man nicht kleckern, sondern klotzen. Da muss man was tun. Und der sozial-ökologische Umbau der Gesellschaft steht an. Da sollte man in die Tasche greifen. Und nicht nur, wenn es um die Rettung der Banken, die sich selbst in die Pleite gewirtschaftet haben, geht. Sie sprechen an, der Umbau der Gesellschaft steht an. Das ist ja eine Reaktion auf die Wirtschaftskrise auch. Und da wundert man sich schon, dass die Linke sich nicht aufstellt mit wirklich neuen Vorstellungen, Visionen, mit einer neuen parteilichen Einheit, um gegen alte Konzepte anzugehen. Sie reagieren mit alten Antworten auf neue Fragen. Das ist nicht wahr. Aber wenn die alte Antwort lautet, dass zivile Lösungen besser sind als die ewigen militärischen Aktionen überall in der Welt, dann bleibe ich bei der alten Erkenntnis. Und wenn es denn stimmt, dass die Vermögenskluft in Deutschland immer größer wird, das heißt, eine große Zahl von Menschen hat immer weniger zur Verfügung und eine kleinere Zahl von Menschen, da wächst das Vermögen ins Gigantische. Wenn das stimmt, dann bin ich schon für alte Lösungen. Ich glaube nicht, dass es nur um alt und neu geht. Im Übrigen haben wir eine ganze Reihe von ganz neuen Lösungen. Es bereitet auch etwas auf den Übergang in die Digitalisierung vor und so weiter und so fort. Was ist denn die neue Antwort auf die doch auf die große Krise, die wir im Moment zu gegenwärtigen haben? Na, wenn man zum Beispiel das, was wir in der Gesamtheit vorschlagen, umsetzen würden, dann hätten wir ein Stück sozial-ökologischem Umbau in der Gesellschaft erreicht. Wäre das auch ein Stück Rückschritt in den Sozialismus? Das ist ein langer Prozess. Und ich will jetzt nicht über Strukturen und so weiter von Sozialismus reden, aber eines habe ich bei Brecht gelernt, den Sozialismus nicht als die große Ordnung, sondern als die große Produktion zu begreifen. Und uns geht es jetzt darum, dass wir mit allem, was wir tun, versuchen, dem Rettungsschirm für die Banken einen Rettungsschirm für die Menschen entgegenzustellen. Und das ist durchaus neu. Auf den Gedanken sind ja viele bisher so nicht gekommen. Und deshalb sage ich, diesen Rettungsschirm für die Menschen, das muss bedeuten, dass wirklich eine größere Menge von Geld, wir sagen ja auch, wie das beschafft werden kann, zur Verfügung gestellt werden, damit Menschen in Arbeit gehalten werden und dass bestimmte soziale Leistungen nicht immer weiter gekürzt werden, sondern dass man dort eine bezahlbare Entwicklung erfährt. Im Übrigen waren wir nie Freunde von Hartz IV, das will ich auch sagen. Und wir halten Hartz IV nach wie vor für ein katastrophal schlechtes Gesetz, das im Kern ja nur die Gerichte beschäftigt. Kommen wir noch kurz zu Oskar Lafontaine. Wird er derjenige sein, der den Rettungsschirm für die Menschen in der Linkspartei hochhält? Oskar Lafontaine wird einer derjenigen sein, die der also bei profilbildend in der Partei sind, programmatisch, strategisch, aber auch in einzelnen Dingen. Er hat ja auch war ja auch Finanzminister, war ja lange Ministerpräsident. Er hat ja auch Ahnung von den Dingen, um die es geht. Er hat aber viele hinter sich und wir sind gewachsen. Glauben Sie, dass er die Linke in die Regierungsverantwortung führt in 5-4 Jahren? Ja, wenn wir damit unsere Wahlziele verwirklichen können, warum denn nicht? Also wir gehen doch nicht einfach auf den Spielplatz der Wahl und sagen, wählt uns mal. Aber wenn wir die Ziele, die wir hier anstreben, verwirklichen können, dann tun wir es nicht. Das ist nicht die Frage. Es ist nur immer die Frage, was kann man verwirklichen und mit wem kann man das verwirklichen? Und wenn es möglich ist, einen großen sozialen Schritt zu tun und mehr Arbeit zu schaffen, dann würde ich, und da bin ich mit Lafontaine völlig einer Meinung, natürlich für Teilnahme an Regierungen eintreten. Vielen Dank, Lothar Bisky, der Parteichef der Linkspartei. Heute und morgen findet der Parteitag in Berlin statt. 7:58 Uhr ist es. Jetzt 2 Minuten noch bis 8.